Hallo, hier bei Pogoradio. Wir sind auf der Toilette, um das Wort Pogoradio aus dem Studio in Köln durch die ganze Welt zu lassen. Wie wir das tun? Wir schreien Pogoradio in die Toilette, betätigen die Spülung und durch die Kanalisation geht Pogoradio in die ganze Welt. Los, Masten, betätige die Spülung. Pogoradio! Jeden Mittwoch von 23 bis 24 Uhr. Dein Bermuda-Funk. Guten Abend, hier ist wieder Pogoradio. Was ist denn hier los? Wer war denn das? Mensch, da hat man hier mal das. Was ist denn hier los? Wer war denn das? Wer will hier die Sendung boykottieren? Hier, das ist wieder Pogoradio im Bermuda-Funk und mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Und das ist heute eine Sondersendung, die hier live bei punkrockersradio.de ausgestrahlt wird. Läuft. Sehr erfreut. Ja, wir haben hier einen Techniker im Hintergrund, der sich um den Stream kümmert und auch um die Webcam kümmert. Ja. Ich kann nur. Ja, und der hat aber kein Mikrofon, weil er Chips isst. Kesselchips. Ich bin kein Gast, ich bin nur ein Nerver. Genau, der Dietmar. Der Richie ist da, der frisch haben wir eingeflogen aus Amerika. Ja, hi. How do you say hallo? Ja, hallo. Und dann haben wir noch zwei Gäste eingeflogen, nämlich den Nenad und den Robin. Guten Abend. Hallo. Zusammen. Das sind ja unsere echten Namen. Bei Krank heißt der Nenad eigentlich Massen zum Vornamen ja. Und Mord zum Nachnamen. Der Robin heißt Knüppelfresse Schmidt. Ja, so wollte ich euch eigentlich auch ankündigen, aber ich habe nur gewusst, dass du, Robin, Knüppelfresse Schmidt heißt. Aber beim Nenad, da kam das dann irgendwie anhand an der Playlist, hat man das nicht erkennen können, wer du jetzt da bist. Deshalb habe ich das gelassen, habe eure Klarnamen genommen. Ja, aber mir ist egal, wie wir uns ja, nennen. Also wie gesagt, wir haben gerade eben das Lied Schwarze Flecken gehört von ihrem nagelneuen Album, das gestern erschienen ist. Ich habe es hier vor mir sogar und ich kann es mal angucken. Und es ist schwarz-weiß, kopiert. Ist schön geworden. Ja, ist schön geworden, habt ihr schön gemacht. Könnt ihr auch dann runterladen. Ich kriege hier gerade eine Regieanweisung, ich soll dieses Ding in die Webcam halten. Ja, bitteschön. Ich will ja hier nicht meinen Job verlieren. Näher ran. Näher ran auch noch, ja bitte. Ja, Herr Lettermann. Ja, kann so. Man's. Ja, so. Ja, ja sehr schön. Gut. Ja, gut. Kann man erkennen, nicht. Ja, tolles Album. Danke. Hast du schon reingehört überhaupt? Ja, klar, ich habe mir vorher reingehört, logisch. Ich habe es ja vorher schon mir illegal runtergeladen. Ja. Gut. Wie es gehört für einen echten Punkrocker. Gefällt es dir wirklich gut? Mir gefällt es gut, ja. Also die Lieder, die sind einfach gut. Und das Lied, das wir gerade gehört haben, Schwarze Flecken, um was geht's da eigentlich? Ja, da geht's um Betrug. Also wenn man lang gedacht hat, es geht in eine Richtung und es doch in eine ganz andere Richtung geht. Und ganz konkret war da, da hat eine Dame, die einen Freund hat, bei mir übernachtet in meinem Bett und die hat ein frisches Tattoo. Und das Tattoo hinterließ auf dem weißen Laken überall schwarze Flecken. Ja. Ja. Ja, das kann aber auch passieren, wenn das auch. Du meinst also, das Tattoo war unecht? Nee, das war eben ein echtes, frisch gestochen. Ja, frisch gestochen, ja klar, ja, logisch. Ja, ja. Lief noch dann noch raus, ja. Das über und was war da jetzt schlimm? Ja, die Frage ist eben, ob da die Nacht, ob die echt war vom Herz raus oder ob das mehr so ein Spaß war. Und hast du es lösen können? Ich habe es dann in dem Lied verarbeitet. Ja. Das ist ein Verarbeitungsprozess. Und es geht natürlich auch um Unverstandensein im Allgemeinen. Also ich kann es gerne mal. Also wir haben nee, ja, du brauchst es nicht vorlesen, oder? Nicht? Willst du vorlesen? Ja, wir können wenn das da, du kannst mir deinen Lieblingstext vorlesen, wo du denkst, dass der am besten geglückt ist. Die sind alle gut. Ja? Die sind alle gut. Das kann ich bestätigen. Also ich möchte schwarze Flecken gerne mal rezitieren. Ja, bitteschön. Kerzenlicht, Schmetterling, Liebesschwur, Verlobungsring, Ring, Endorphine, rosa Brille, guten Sex, doch keine Pille. Hochzeitsglocken, großes Haus, schlechter Sex, Ende aus. Therapie, Scherbenhaufen, Rosenkrieg, dumm gelaufen. Mit jeder Zelle lügst du mich an, schwarze Flecken an den Laken, was hast du getan? Rote Tränen, Galle kotzen, akzeptieren, Fernsehglotzen, Gegenwart nicht ertragen, sich besaufen, Kinder schlagen. Schmerzen, Narben, tote Seele, weil ich dir niemals vergebe. Gott befreie mich von den Sünden, fick dich, Haus anzünden. Da an diesem Tisch, da saßen wir als Kind und haben akzeptiert, dass wir anders sind. Da an diesem Tisch, da war es nie gerecht, du hattest keine Wahl, die Tränen waren echt. Oh, das ist jetzt conscious. Wahre also, Poesie. Es geht eigentlich darum, sich auf ein Spießerleben einzulassen, die große Liebe. Ja. Und sobald man ja dann zusammenzieht, dann folgt ja das Drama. Das muss ja kommen. Da zieht sich dann alles zusammen. Ja. Und manchmal ist es schon besser, wenn man es vorher kennt. Der Mann hinter mir ist ja jetzt frisch verheiratet, war es auf Honeymoon. Ja. Yes. Hast du die Scheidung schon geplant? Yes. Ja. Yes. Wann kommt die? Sobald meine Frau einen richtig hochdotierten Job hat, weil wir haben keine Gütertrennung. Aber ich weiß ja auch eben, dass deine Frau jetzt schon schwanger ist und laut dem Text seid ihr jetzt an dieser Stelle, wo du das dann irgendwann akzeptierst, nur noch Fernseh glotzt. Das hat er ja schon vorher gemacht. Wir haben das Sky-Full-Paket. Also von daher. Ja, dann hinten raus kommt sich besaufen, Kinder schlagen. Ich habe noch nie ein Kind geschlagen. Das kommt dann mit dem neuen Kind. Also als Kind, aber so als Erwachsener noch nicht. Und dann dann versuchst du Vergebung bei Gott irgendwann später? Das kann passieren. Und dann ganz zum Schluss zündest du dein Haus an? Ich habe noch kein Haus. Ja, aber das zündest du dann an, wenn du es dann hast. Wenn du die Versicherung dazu hast. Dann rufe ich dich vorher an und dann können wir das machen. Vielleicht sogar in einer Pokerradio-Sondersendung mit einer Livecam. Genau. Ja. Da können wir dann zusammen nochmal das Lied hören und sich nochmal Gedanken machen, ob man nicht von Anfang an was falsch gemacht hat. Da meine Frau gerade nicht zuhört, kann ich sagen, okay. Gut. Wir haben aber auch viele andere Lieder auf diesem Album, die sehr lustig sind. Also ein lustiges Lied heißt Durstige Augen. Das ist so der Opening Track und das ist ja interessant. Dass, im Englischen heißt es ja Hungry Eyes. Hungrige Augen. Also wenn du was willst. Also Thirsty Eyes dann? Nee, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Hungry Thirsty Eyes wäre Eyeballing, oder? Wenn man sich Wodka... Das ist ja, genau, das ist der Witz. Durstige Augen. Es gibt die Alkoholprävention in Zürich. Ja. Und die warnen immer vor den neuesten Trends mit dem Alkohol. Das Problem ist aber, dass das die Warnung die Jugendlichen erst auf die Idee bringt. Zum Beispiel die letzte große Warnung, die kam bei Tele Zürich, war, dass sich die Jugendlichen ihre Tampons in Wodka tauchen und die dann anal einführen, die Tampons. Das kenne ich, das ist ein Trend. Ja. Der kommt aus Amerika. Ein Trend, der brennt. Das ist ein brennender Trend, genau. Und dann wird man schneller besoffen. Und das sei dann so gefährlich, hat die Alkoholprävention gesagt. Und war also, das liebe Pogo-Radio-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr keinen Tampon findet, es geht auch Zewa-Wischen weg. Genau. Und zusammenrollen. Genau, dann kam dann später der neueste, noch neuerer Trend, und zwar Eyeballing nennt sich das. Und zwar, wenn man sich Wodka direkt ins Auge leert, also ins Weiße des Auges. Ja. Und dann über die Schleimhaut wird dann der Alkohol aufgenommen. Und daher Da gibt es außerdem noch eine sexuelle Spielart, wo das ganz ähnlich funktioniert, nämlich mit Vaseline eingeriebenen Sektflaschen, die man sich anal einführt. Und durch das Sprudeln wird man erstens, kühlt sich gut an, sagt man. Und eben durch die Darmschleimhaut, die ja sehr gut durchblutet ist, geht das dann direkt ins Blut. Und da wird man betrunken, geil und hat gleichzeitig noch was. Und es ist auch leberschonend, weil es geht ja nicht über die, wird ja nicht über die Leber abgebaut, weil es ja direkt ins Blut geht. Und vorher, geht wenn du jetzt, wenn du. Das ja? ist eine Legende, ja. Ah, ich krieg gerade wieder eine Regieanweisung, ich habe gerade Scheiße erzählt. Aber es ist sehr interessant, sich den Alkohol durchs Auge einzuflößen und deshalb der Song Durstige Augen. Ja. Eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich geht es da, das mehr mit Tränen in den Augen zu tun. Also Augen, die danach dursten zu heulen. Aha. Okay. Da wollen wir einfach mal reinhören. Ja, wir hören rein in das Lied. Da gibt es auch ein Video dazu, das könnt ihr euch... Ich hab noch eine Frage an den Interpreten. Aber Hungry Eyes sind doch eigentlich lüsterne Augen, oder? Ja, das stimmt. Lüsterne Augen, ja. Das, ne, ich wollte nur für den tendenziell wahrscheinlich eher dummen Pogo-Radio-Zuhörer nur mal kurz nochmal nachfragen. Und Hörerin. Nee, die Hörerinnen sind nicht dumm. Nee, stimmt. Auf Deutsch Leberflecken. Okay. Durstige Augen gibt es auch ein Video, könnt ihr euch angucken. Ist leider nur in Schwarz-Weiß. Alles ist nur in Schwarz-Weiß. Ja, warum eigentlich? Weil die Realität nur Schwarz-Weiß ist. Ach so. Und hier stehst du bei all den leeren Flaschen in der Schlange dieser Bar. Da war die Melodie, die jetzt so gern ist um. Der Rhythmus schlägt das Herz, doch das bleibt stumm. Du willst nicht auf dem Taxi und dann von einem schönes Taxi. Siehst den Ring an ihrem Finger, doch du lebst ja auf das immer. Denn das sind durstige Augen und keine Gegenwehr. Und diese durstigen Augen schreien noch mehr. Ja, das sind durstige Augen, doch du kannst doch nicht vertrauen. Das sind durstige Augen, die dich anschauen. Der fühlt sich so gut an, der Amoklauf durch dein Gewissen. Was schon lange tot, das kannst du nicht vermissen. Der Kopf an dieser Schulter wie ein Schwitzkasten für dich. Sie denkt sich diesen Satz, dann bitte sag ihn nicht. Denn das sind durstige Augen und keine Gegenwehr. Und diese durstigen Augen schreien noch mehr. Ja, das sind durstige Augen, doch du kannst doch nicht vertrauen. Das sind durstige Augen. Dich anschauen. Schau mich nicht so an. Schau mich nicht so an. Mit diesen durstigen Augen und ohne Gegenwehr, denn deine durstigen Augen schreien noch mehr. Ja, das sind durstige Augen, doch ich kann noch nicht vertrauen. Das sind durstige Augen. Dich anschauen. Es geht weiter. Da hagelt es schon. Ja, wo hagelt es? Da hagelt es mit technischen Problemen. Bin ich schon drauf? Oh, war der immer drauf? Ja, der war immer drauf. Ich habe hier einen Masterregler. Ja, das war Durstige Augen. Uhu. Große Nummer. Dankeschön. Wir sind da auf der Suche nach Gigs, so wie immer, Marcel. Genau. Immer wieder. Wir planen eigentlich vom 1. bis zum 8. Mai kreuz und quer durch Deutschland zu fahren. Wie, also eine Woche? Ja. Da plant er jetzt erst. Ja, ist immer ein bisschen klar. Ja. Also wir haben schon. Wolltet angefangen. Ihr euch vielleicht unter die Fittiche nehmen lassen von irgendjemand, der das... sehr gerne, wenn das jemand kann. Gerne macht. Wer Lust hat und Bock hat und das irgendwie so kostenlos macht. Die Mary von Turbo Booking, die macht das bestimmt gerne. Mary, komm in den Chat und schreib mich an. Jetzt. Ja, die ist wahrscheinlich, die gehört wahrscheinlich zu den Leuten, die Samstagabends weggehen. Dann wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Wir machen ja heute eine Sendung für die Zurückgebliebenen. Okay. Für die, die zu Hause weilen. Okay. Nee, Mary, wenn du das hörst, melde dich. Ne, ihr meldet euch bei ihr. Oder ja. Wir melden euch. Genau. Ja, der Rüdi gibt mir deine Nummer und dann geht's ab. Also. Melden Sie sich nicht, wir melden uns bei Ihnen. Yes, besten Dank. Ich freue mich übrigens jetzt schon auf diese Tage auf Tour. Es passieren nämlich immer wieder entspannende und interessante Sachen, wenn wir unterwegs sind mit krank, vor allem Massenmord. Mein Kollege hat schon das eine oder andere süße Erlebnis gehabt. Ich spreche hier Offenburg an, Massenmord. Welches Erlebnis in Offenburg? Das Erlebnis vom Mr. Wet T-Shirt Contest. Es war ja so, eigentlich hätte es ein Miss Wet T-Shirt Contest geben sollen, aber da waren wie immer an einem Krankkonzert keine Frauen da. Deshalb wurde entschieden, dass der Mann gesucht wird mit dem schönsten Oberkörper. Es hat eine nassesten T-Shirt. Ja, es hat eine kleine Vorgeschichte. Ich glaube, wer hat gespielt? Spätzle ist Dreck. War es die oder war es noch? Lass mich raten, es war Winter und war minus 10 Grad. Ungefähr, kann sein. Jedenfalls, ich war nicht nüchtern. Die Vorband hat gespielt und habe versucht, da irgendwie Frauen anzubabbeln. Und bin da auf zwei junge Blondinen gestoßen. Hab die, mein... besten Anmachspruch gebracht. Wollt ihr also Objekt der Begierde der ganzen gesamten männlichen Zuschauerschar werden? Ja, ungefähr. Also ich habe dann meinen besten Anmachspruch gebracht, gesagt, hey, was macht ihr hier? Ich habe gesagt, ja, Konzert gucke. Ich so, ja, könnt ihr tanzen? Dann dachten sie, okay, das ist der Typ, der ist einfach schlecht. Geh weg. Ich habe dann gesagt, nee, es geht nicht um mich, es geht um unsere Show. Ich spiele dann mit meiner Band und wir haben nichts geplant. Wir brauchen eine Show, wo halt Frauen tanzen. Könnt ihr zu Punkrock tanzen? Ja, klar, aber willst du wirklich nur, dass wir tanzen? Und ich so, okay, jetzt geht's weiter. Ich habe gesagt, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch natürlich auch ausziehen. Das macht mir nichts aus. Die eine dachte dann, sie sei jetzt sehr intelligent und hat gesagt, wir ziehen uns nur aus, wenn du dich auch ausziehst. Ich habe natürlich die Hand drauf gegeben. Ja. Im Suff ist es natürlich einfach. Auf der Bühne. Ist auch so einfach eigentlich. Ja, eigentlich schon. Halt vor unbekannten Leuten. Ja, na, geht eigentlich. Auf der Bühne wirklich ungewollt. Ja. Ich habe es nicht geplant. Der oberste Knopf meiner kurzen Hose flog in die Zuschauermassen. Weil ich halt stetig zunehme, nicht abnehme. Und die Hose immer dieselbe ist. Und meine Hose fiel immer runter. Ich habe sie hochgenommen, weitergespielt, sie fiel runter. Und dann ist halt irgendwie, scheiß mich an, ich tue sie hinter meinen Verstärker. Da war ich in Boxershorts, da mit T-Shirt, Schuhe und Bass. Wir hatten damals einen Teil unserer Show, der da hieß 1, 2, 3, Oberkörper frei. Wir haben natürlich Brüste sehen wollten. Ja. Aber da das eh nur Männer sind, war es halt wieder so eine, wie sagt man, Sausage Fest in Amerika. Sausage Fest, halt nackte Männer, also nackte Oberkörper von Männern. In Germany, du sagst Salami Party. Salami Party, okay. Es war eine Salami Party. Oberkörperfreie Männer überall. Wir natürlich auch, als Band muss es vormachen, müssen die Leute nachmachen. Sprich, oben ohne, unten halt Boxershorts. Weitergespielt, 3-4 Lieder später steht so ein 2 Meter Skinhead vor mir und grinst mich an. Während er mich spielt, ich so, was will jetzt der? Dann hat er seine Hand ausgestreckt und meine Unterhose runtergezogen. Ich so, scheiße, gut, wieder hochgezogen, er lacht. Aber so, du hast ja ein Instrument eigentlich, ne? Ja. Das verdeckt ja hat eigentlich noch so. Stimmt, mein Bass ist sehr tief, das wäre jetzt schon. Dann hat er gesagt, ich klaue dir die Unterhose und hat sie wieder runtergezogen. Dann sage ich, okay, bevor er sie klaut, ist meine letzte Unterhose, ich tue die hinter den Verstärker. Dann kommt nur er nicht mit einer Unterhose auf Tour. Ja, es ist so. Einmal geschwurzt, für immer in Erinnerung. Nee, dann habe ich halt nackt gespielt mit meinem Bass. Natürlich sind die Mädels nicht auf die Bühne gekommen, haben sich ausgezogen, weil die waren besoffen irgendwo, keine Ahnung, und hatten Schiss. Aber meine Hemmungen sind natürlich viel, viel tiefer gewesen dann. Nach der Show normal wieder angezogen, wollte zur Badeknüppel, packt mich am Arm und sagt, wo gehst du hin? Ich gehe zur Bar ein Bier holen. Da hat er gesagt, ja, nee, jetzt kommt Male Wet T-Shirt Contest, da musst du mitmachen. Ich sage, gut, auf die Bühne, Oberkörper frei, weil in Erwartung eines weißen T-Shirts gab es nicht. Das Ding war, es wurde Bier auf die nackten Oberkörper geschüttet, eine freiwillige Frau musste es ablecken und dann wurde entschieden, wer das am besten geschmeckt hat, wer das gewonnen hat. Es waren, glaube ich, 2 freiwillige Frauen. Nee, eine. Nur eine? Ja. Vielleicht waren 2 Typen, die das Bier über den Bauch geleert haben. Keine Ahnung, es war nur eine Frau, weil es gab relativ wenig Frauen da. Ja. Und ich war Nummer 12. Die 12. Frau? Ich war Nummer 12 in der Reihe der Männer. Also der letzte eigentlich, und beim ersten hat es angefangen, Bier über die Brust, sie leckt ab, alle klatschen, Applaus, Nummer zwei, Bier über die Brust, sie leckt ab, alle klatschen. Das Ziel war herauszufinden, welche Brust am besten schmeckt. Ja. Und der hätte den Mail-T-Shirt-Contest gewonnen. Ich war als letzter dran, der Knüppel hat das Ganze halt Bier verschüttet auf die Körper und ich streckte meine Brust ihm hin und er wollte kein Bier draufschütten. Er hat gesagt, nee. Er sagt, warum hier meine Brust? Er sagt, nein, nicht auf die Brust. Da hat er mir erklärt, dass meine Hemmungen ja so tief sind, dass da auch Bier über was anderes geleert werden kann. Aha. Und er wolle mir einen Gefallen tun, weil vielleicht läuft ja was. Die Dame muss ja das dann... Ja, genau. Ach so. Und ja, ich war angetrunken und war schon nackt. Also jeder hat es eh schon gesehen. Er dachte, ja gut, ja. Show must go on. Ich hole ihn raus, er lädt Bier drüber und sie wollte nicht. Weil logisch sie, wollte sie nicht. Sie, jeder kannte sie natürlich. Sie hätte dann seinen Penis ablecken müssen. Ja. Ja. Probieren, wie ja das Bier ja da schmeckt. Ja. Genau. Dann dachte ich, gut, Show vorbei. War nicht so. Der Knüppel hat die dann angestachelt, das Publikum. Gruppenzwang. Und ich habe dann die Leute angeschaut, die da geklatscht haben und gejohlt haben und leck ihn ab. Und plötzlich spüre ich da was unten. Und ich so, fuck, die macht das wirklich. Ich gucke zum Robin rüber und sehe, sie steht noch neben ihm. Und dann so, hä? Ich gucke runter, ich sehe Brille, Schnauz, Vollbart. ja. Erschrocken, ja, dann zwei Schritte zurückgegangen. Und dann realisiert, das war der Rüdiger von der Vorgruppe. Der hieß auch Rüdiger übrigens, nicht ja, du, also ja, nicht der ja, Himmelsfeier, ja, sondern ja, einer ja von Explodiergurken war das. Ja. Und ja, er hat dann gelacht und ich habe gesagt, ja, er darf jetzt wieder aufstehen, die Show ist vorbei und ich habe gewonnen. Ich ja habe das T-Shirt immer noch zu Hause. Ja, ein guter Lecker leckt, egal wie es schmeckt. Das war dein erster Blowjob ja vom Mann, richtig? Das war mein erster Blowjob vom Mann. Mittlerweile. Also das war kein richtiger Blowjob. Er hat ja nur eine Mikrosekunde dran. Ja. Das war sozusagen das Opening. Ja. Ja. Ja, es war lustig. Also, ich nicht sehr, vom Gefühl her nicht nennenswert. Danke. Das war im Kessel in Offenburg. In Offenburg, ja, genau. Es war also immer wieder ein schöner Moment, wenn man ja sich dazu erinnert. Ja. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir wieder im Kessel spielen dürfen. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Martin wird sich warm freuen, wenn der Rüdiger ja kommt. Ja, Rüdiger darf wieder kommen. Wir können diesmal auch ohne großes Klimbim von wegen Bett-Contest und so. Wir können auch einfach schön einblasen. Einfach ins Klo und gehen dann. Ja, genau. Nee, Quatsch. Nee, es war lustig. Es war eine Geschichte, die man dann im Radio live erzählen kann. Oder seinen Enkelkindern, wenn sie dann 18 sind. Wenn sie es dann auch nochmal hören. Hast du schon mal einen Blowjob vom Mann gekriegt, Rüdi? Nee. Noch nicht? Ja. Hast du noch nie mitgemacht? Ich hab viele Sachen in meinem Leben noch nicht gemacht. Ja. Extrem viele Sachen. Zum Beispiel? Ich war noch nie im Puff. Ja. Ja. Dabei ist er gleich hier um die Ecke. Genau, ich sehe jeden Tag, auch wenn ich im Fenster stehe, sehe ich das Ding. Ja. Ja, schön, hören wir doch in die neue Platte rein. Ja. Guter Übergang. Ja. Möchtest du was für ein Thema? Wir haben ganz viele Themen drauf. Was für ein Thema interessiert dich denn? Nein. So was interessiert mich nicht. Was interessiert dich denn? Ich bin 44, aus der Nummer bin ich raus. Welches Thema bist du gerade? Was beschäftigt dich denn so? Fuck them all. Fuck them all? Ja. Ja, das ist so unsere aktuelle Hymne. Ja. Und zwar geht es darum, dass jeder, der denkt, der weiß, wie es geht, der soll sich mal ficken und sich selber soll man sich dann auch ficken, weil keiner weiß, was richtig oder falsch ist. Ja, der Liedtext ist ja bei iTunes sogar zensiert worden. Ne? Richtig. Ich möchte noch dazu sagen, eben wieso Fuck them all, die einzige Realität ist das Chaos. Es gibt weder richtig noch falsch. Wenn du jemanden liebst, ist der Hass näher als je zuvor. Und wenn du meinst, was Richtiges zu tun, ist es morgen vielleicht schon wieder falsch. Das denkst du. Jetzt hören wir das Lied, Fuck them all. da ist Treue, ja, da ist Angst. Und der Kopf, er klopft auf Parkett, wird getanzt. Ewige Treue und diese Distanz. Schrei diese Worte, wenn du noch kannst. Fuck them all! Auch ein Video von, oder? Ja, ja. Ja, das ist doch dieses Video, wo die ganze Party singt. Genau. Wie alle schreien, fuck them all, fick die alle. Ja, ja. Das geht auch raus an eine coole Gang, nee, Gang, eine coole Gruppe, fuck them all, nennen die sich, aus Zürich, die machen T-Shirts und Punkrock-Veranstaltungen bei ihnen zu Hause, eigentlich in ihrem Headquarter. Heute ist auch was, was ist da heute? So ein Singer-Songwriter spielt da ja, was? Ja, ein Singer-Songwriter spielt heute akustisch. Ja. Und das sind auch Punk-Shows und sowas. Das sind coole Leute. Machen coole Shirts. Fuck them all Shirts. Ah, du hast schon mal eins mitgebracht, ja? In der letzten Sendung vor 2 Jahren. Kann sein, ja. Ja, da habe ich nur so gedacht, uiuiui. Das ziehe ich aber gern an. Ja. Aber irgendwie so zum Schlafen. Ich habe immer zum Schlafen immer T-Shirts, ja? An, und weil es halt ein weißes T-Shirt ist. Ne? Ich bin eher so der Schwarzträger. So, weiter geht's. Between question. Ich habe, Zürich, gutes Thema. Als ich das erste Mal in meinem Leben mit dem Auto nach Zürich reingefahren bin, dachte ich, mein Autoradio wäre kaputt, weil im Radio lief eine Sendung, auf der im Schweizerdeutsch gesprochen wurde. Ja. Bis ich gerafft habe, dass das im Schweizerdeutsch ist. Der Rüdi hat mir im Vorfeld der Sendung einen Link zugeschickt zu einer von deiner Schweizer Radiosendung. Mhm. Und da hast du dieses Schweizerdeutsch die ganze Zeit vor dich hingequackt und ich verstehe einfach kein Wort davon. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ihr nur dieses Schweizerdeutsch sprecht, weil dann hätten wir uns, wäre die Kommunikation relativ eingeschränkt gewesen. Ja, aber... Wir können schon so reden. Das Problem ist aber, dass wir in der Band selber Hochdeutsch reden, also schon seit längerem. Das war jetzt meine Frage. Ich habe dich gerade schon gefragt, ihr singt ja Hochdeutsch. Weshalb singt ihr Hochdeutsch? Um einfach die Peer Group zu erhöhen und damit mehr Geld zu machen, oder ist das euch ein Anliegen? Nee, das war eigentlich nie die Grundidee. Wir haben alle Deutschpunk gehört, schon in jungen Jahren. Also Massen habe ich getroffen, da war ich 16, ist es so? Ja, ich glaube 15, 16 sowas. Da haben wir schon Wieso gehört und so. Und ein bisschen Wieso? Knochenfabrik, ja. Und Knochenfabrik. Wieso? Ja, Wieso eigentlich? So. Wieso? Ja, das ist die kleine Schwester von Clueso. Ja, Clueso. Und Knochenfabrik und so weiter. Und dann von daher war es eigentlich dann immer Deutschpunk. Wir haben auch immer Deutsch geredet, gesprochen. Ja, also ja, warum nach eigentlich? Der Gründung von Krank irgendwie. Ja. Du bist dir gewohnt, auf der Bühne so zu reden. Ja. Und irgendwann war es dann komisch, wenn du plötzlich Schweizerdeutsch redest mit den Leuten, mit denen du eigentlich immer Hochdeutsch aber redest. Aber eure Gigs sind doch wahrscheinlich hauptsächlich in der Schweiz, Zürich, Umgebung und so weiter. Ja, also ja, da redet ihr dann, wenn ihr mit dem Publikum redet in der Schweiz. Ja, da redest auch Hochdeutsch. Da redest du auch Hochdeutsch. Ja, auf der Bühne, ja. Völlig, weil wir sind. Ist es normal, dass die Leute dann Hochdeutsch reden? Wir sind dann in unserer Welt. Weil nämlich die Schweizer Nachrichten werden ja auch dann auf Hochdeutsch in Anführungszeichen geredet, ne? Kommt drauf an, welcher Sender. Ja. Also wenn da bei SRF, das ist so wie die ARD in der Schweiz, in Deutschland, da geht es halt darum, da gibt es halt verschiedene Landessprachen, sprechen nicht alle denselben Dialekt. Ja. Damit dann jeder wirklich jeden versteht, dann wird oft Hochdeutsch gewählt. Ah. Damit es jeder versteht. Und das Schweizerdeutsch, Deutsch, ist das eigentlich so eine richtige Sprache, so mit Grammatik und mit Wörterbuch? Also da kann jeder seine SMS schreiben, wie er will. Also man kann, es gibt keine wirkliche Grammatik, du kannst einfach... Das habe ich gemerkt, nach Lust. Ja. Schreiben, oder? Es geht ja, jeder schreibt seine SMS anders auf Schweizerdeutsch, glaube ich. Ja, also jeder hat seine eigene Schreibweise auf Schweizerdeutsch, um das zu übersetzen. Also ähnlich. Darf ich jetzt mal vorstellen, das ist übrigens der Dietmar, einer der wenigen, die diese Veranstaltung auf Facebook gelesen haben und hat gedacht, er nimmt teil und deshalb ist er hier, anstatt einfach mal das Radio einzuschalten. Also ich denke mal hier, Applaus. Da habe ich ihm aber Angst eingejagt. Ja. Du weißt ja, wie das mit den Facebook-Partys so ist. Ja, ja, genau. Wie viele Zusagen haben wir eigentlich heute? Ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal gucken. Um bei 700. Ja, 700. Pogobodo, ja. Warum bist du nicht hier? Ja, ja. Pogobodo hast du nicht die Ein-. Nee, der ist gar nicht bei Facebook, glaube ich. Pogobodo überhaupt. Ja, Pogobodo ist der Unbekannte, der spielt bei einer Band mit. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall will er auf keinen Fall in die Sendung kommen. Ich schätze mal, das ist so ein alleinerziehender Vater, der hockt jetzt da mit 3 Kindern und 2 Pudel und kann einfach das Haus nicht verlassen und hört die ganze Zeit halt irgendwie, schön, hockt vom Internet. Gut, also Schweizerdeutsch, das ist sowas Ähnliches, also eine eigene Sprache wie Klingonisch oder sowas, ne? Klingen. Ja, aber Klingonisch gibt es ja ganz in Wörterbüchern und alles. Aber nee, Moment, was ich jetzt fragen wollte, ja? Wart ihr denn auch schon in Zürich im Radio Lora? Noch nicht, nee. Also wir werden nächstes Jahr eine Sendung haben in der Schweiz, und der arbeitet mit allen halt unabhängigen Radiosender zusammen, und dann werden wir auch wahrscheinlich zu Lora gehen. Ja. Weil ich wollte nur darauf eingehen, weil das war mir bekannt, habe ich neulich entdeckt, und ich kenne das schon seit einigen Jahrzehnten so. Ja, genau, deswegen. Also ihr redet untereinander in der Band, habe ich jetzt gerade gehört, ja. Hochdeutsch. Außer also einfach so sehr, sehr wütend, dann wird es auf Schweizerdeutsch. Oder? Also wenn wir auf Schweizerdeutsch wechseln, dann wird es ernst. Und warum eigentlich? Warum redet man untereinander nicht so, wie einem das Maul gewachsen das ist? Das machen alle anderen schon so. Also unsere Freunde und rundherum denken alle, wir haben eine Schraube locker, deswegen. Ach so. Ich bin ja der Einzige, der sich wundert. Richtig, ja, alle wundern sich. Das ist ja auch nicht normal. Aber irgendwann, wenn man mit uns dann unterwegs ist, dann fängt man auch an so zu reden. Ab einem gewissen Promillegehalt wird es dann immer hochdeutscher wahrscheinlich. Nee, mal hessischer. Hessischer? Mhm. Ah ja. War an die. Ich weiß nicht, ob das hessisch ist. Ja, das ist so. Kränkischer. Keine Ahnung, wie der Dialekt heißt, der sich dann entwickelt. Kränkisch. Ja. Ich nenne ihn Kränkisch. Kränkisch, ja. Ja, cool. Ja, ich finde es ja schon cool, Schweizerdeutsch, weil es eine sehr lebendige Sprache ist, weil da auch ziemlich viele englische Wörter dann eingeschwitzert werden. Mhm. Zum Beispiel, ich bin happy. Das heißt, ich bin glücklich. Ne? Ich bin happy, ja. Ja, happy, happy. Happy, ich bin happy. Aber happy kann man, glaube ich, auch sagen. Aber ne? Das sagt, glaube ich, niemand. Nee? Es ist Elfi. Das hat aber deine Co-Moderatorin... Es ist Elfi. Es ist Elfi. Happy hat deine Co-Moderatorin gesagt, dass sie happy ist mit sich selbst. Ich bin happy, ja. Ja. Warum? Weshalb? Aus welchem Grund? Wieso? Ja. Und warum überhaupt? Sitzt deine Co-Moderatorin eigentlich in so einer grünen Box? Sitzt die in einer Box? Die steht hinter... Hat die dicke Beine oder so? Die nicht, das habe ich mir auch gedacht. Hat die einen dicken Hintern, dicke Beine? Ist sie vielleicht untenrum ein Pferd? Warum sitzt sie in dieser Box und man sieht sie nur von... Ich habe mir diesen einen Link, wie gesagt, den Rüdi mir da geschickt hat, angeguckt, so ein bisschen durchgeguckt und dachte so, ach, die ist ja ganz süß, aber wieso sieht man die nicht von unten? Also nicht von unten, sondern warum sitzt sie in dieser Box und hat nur einen Oberkörper? Ja. Und ihr Arbeitsplatz wurde da eingerichtet. Ja, ja, und du zum Beispiel, du gehst zu den Gästen und begrüßt die und sagst wieder mit der Handschlag so tschüss, ne? Und sie sagt nichts, hockt da hinten irgendwie wie so eine Kassiererin. Das ist mir jetzt noch nie so aufgefallen. Ja. Würde ich natürlich so nicht sagen. Das ist die Bettina und die macht einen wundervollen Job. Sieht super aus, auch vor der Box, wie hinter der Box. Das ist nämlich die einzige Radiosendung, die man auch sehen kann. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Werbung für die machen. Ja. Also Pogo Radio kann man natürlich auch sehen, aber nur als so einzelne Bilder, die irgendwie sich alle 3 Sekunden erneuern. Geht auf youtube.com/srfvirus. Also S wie Susi, R wie Richard, F wie Friedrich und dann Virus, alles aneinander. Und dann Rehmann heißt die Sendung, da kann man sich die Sendungen anschauen. Und die sind dann aber auf Schweizerdeutsch. Ja, und das ist aber eine schöne Sprache, auch wenn man sie nicht versteht, ist es einfach, sie klingt einfach irgendwie spannend. Nach Kuschelsex. Klingt nicht nach Kuschelsex, das klingt ehrlich gesagt mehr nach einer Flasche Sekt im Arsch, oder? Also. Oh, apropos Schweizerdeutsch. Ja. Also wollen wir jetzt mal... Ja. Nur krank machen, weil ich hätte deinen Song von Fondue Kotze auf Schweizerdeutsch. Fondue Kotze, ja, das klingt ja mal ganz gut, ja. Fondue Kotze. Das heißt Fang A, was auf Deutsch heißt Fang an. Oh, was ist denn hier los? Es läuft wieder wie geschmiert hier. Ja, es läuft wieder wie geschmiert, ja. We'll be right back. Das waren Fondue-Kotze. Aus Zürich. Ja. Sind, weiß mal, ältere Herren. Schon bekannt, ich glaube, die Ursprungsband waren The Pukes. Da der. Da fällt mir was ein. Pukes gibt es ja auch hier. Ja. Ja, die heißen auch Pukes. Und da gibt es auch eine andere Band, die krank heißt, aus Hamburg. Ja, gibt es auch. Die gibt's das, auch war, das war sehr amüsant. Unsere Band gibt es ja schon seit 2002. 2002, ja. Ziemlich lange. Und dann plötzlich, letztes Jahr, plötzlich kam auf Facebook, weil es mich krank eingab, noch eine andere Band krank aus Hamburg. Ja. Und da habe ich dann interessant auch, dass sie ähnliche Musik machen wie mir, also Deutschpunk, ja, und ähnliche Themen haben. Und so habe ich so gedacht, was zur Hölle? Haben die kein Google oder was ist hier los? Und ihnen war das anscheinend bewusst. Nee. Aber ich glaube, aber es ist ihnen, glaube ich, egal, weil sie den Namen gut finden. Weil sie gedacht haben, ist halt außerhalb der EU, das ist alles scheißegal oder wie? Das könnte sein. Nee, was ich gehört habe, ist vielleicht, also. Habe ja auch gefragt, irgendwie, ich glaube, über Captain Planet oder so mal gefragt, was das für Leute sind. Und die haben dann gesagt, ja, wir haben eine Band gegründet, die ist krank. Ja, die konnten ja googeln, ob es den Namen schon gibt. Wahrscheinlich hatten sie keinen Bock auf googeln. Ah, das war ja. Ja, aber ich muss sagen, keine Anfeindungen. Also, ja, haben halt krank eingegeben, da stand halt krank wegen, keine Ahnung was. Ne? Also ja, krank ist jetzt auch kein guter Google-Faktor. Ja, das stimmt. Ja, aber krank und Punk halt. Und Google ist auch nur so intelligent wie derjenige, der es eingibt. Ja, das ist natürlich jetzt kein Grund. Ich meine, es freut uns umso mehr, dass es noch mehr Leute gibt, die das erkennen, wie toll das ist. Ich habe das gerade mal gegoogelt hier als Internetredaktion im Hintergrund. Und was ich viel erschreckender finde, als dass es noch eine Band gibt in Hamburg, die auch krank heißt, ist, dass Jan Fedder krank ist. Jan Fedder, mein geliebter Hauptdarsteller aus dem Großstadtrevier. Ist jetzt gerade krank. Der ist gerade krank. Steht was hat er? Grippe? Ich klicke das aber nicht an, was ist Bild Plus. Ach so, ja. Das ist natürlich heavy. Ja, jetzt sind wir an alle Zuhörerinnen und Hörer. Also Jan Fedder ist krank. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Gute Besserung. Nee, aber eben, ich muss auch sagen, sehr launische Sendung heute. Ich finde auch gut, was sie in Hamburg machen da mit dem Krank. Und ich kann mir vorstellen, mit dem auf Tour zu gehen. Krank. Ihr könnt euch ja dann abwechseln, weißt du? Also die spielen halt alles so in Norddeutschland ab und ihr macht alles in Süddeutschland. Ich frage mich nur, eben, da muss man, also wer ist jetzt das richtige Krank? Das ist natürlich für dich mühsam. Ist mir egal, weil ich stehe meistens sowieso immer nur irgendwie vorne und rauch und krieg's eh nicht mit, wer da gerade auf der Bühne jongliert. Der Pogobode hat eine Frage. Sind sie eigentlich in der Schweizer Band beliebt oder verpönt? Ich mag sie. Ich finde sie gut. Aber gibt's die noch? Hat man die Frage verstanden? Sind Snitch, das ist eine Band, das ist eine Zürcher Punkband, in der Schweizer Punk-Szene beliebt oder verpönt? Ich meine, in der Punk-Szene wird so schnell was beliebt oder verpönt. Das ist ja. Snitch, sind das eine bekannte Band? Gibt es schon seit Jahren oder was? Sind die berühmt gibt's oder was? Ich glaube, die gibt es nicht. Noch nie gehört. Der Sven heißt der ist der Frontmann. Das ist so Melodic Punk. Mhm. So ein bisschen einen amerikanischen Touch. Aber also ich finde es richtig gut. Ja. Ich habe jetzt nie irgendwas Negatives gehört. Kennt ihr die Leute? Ihr kennt euch alle. Ja, man kennt sich, ja. Ja, man kennt sie. Ja, bloß acht Schweizer. Ja. Okay, also ich persönlich finde sie gut. Ich auch. Ja, und ich habe auch nie irgendwie negative Sachen gehört. Man sagt ja auch nur Negatives, wenn man Neid hat. Ja, oder nee, auch wenn man sagt, man spricht auch gerne schlecht über eine Band, wenn sie sich hochschleimen, weißt du, also so Erfolg haben um jeden Preis und dann bei irgendwelchen. So wie wir. So wir schlagen extra nach Köln fliegen, um eine Radiosendung zu machen. Ja, also seid ihr eigentlich beliebt, so bei so jetzt in der richtigen Punk-Szene? Also ich meine jetzt nicht so diese Pseudo-Punks da, die ja irgendwie zum Beispiel jetzt Samstagabends daheim hocken und Radio hören, sondern ich meine jetzt ja die richtige Street-Punks, weißt du, also die echten, die waren mit Hund und Rucksack. Die seid richtig eigentlich realen. Ja, weil irgendwo bist du auch schon so ein bisschen Verräter, ne? Ja, also, absolut. Weil du ja da irgendwie so auf der einen Seite hier, ne, der hippe. Ja. Der hippe DJ aus dem Club. Ja. Der Medienmann. Der Medienmann, Markus Kafka der Schweiz. Ja. Genau, ja. Ja, genau. Genau. Markus Kafka ist ein guter Vergleich eigentlich. Bloß, dass du schöner bist. Du bist schöner. Danke, das ist aber nett. Es ist natürlich einfach, ein Feindbild zu finden und nicht da zu nehmen, ist noch viel einfacher. Es ist auch ganz leicht nachzuvollziehen. Der arbeitende Medien, ey, das ist ein Idiot. Ey. Der hat Furze gesagt. Ja, der Furze sagt, ey, wobei, das ist manchmal okay. Ja. Und dann hat man schnell den Teufel. Ja, ist das so? Ja, schon ein bisschen. Oder interessiert sich keiner? Nee, doch. Interessiert sich keiner dafür? Es ist zum Teil schon schwierig. Ich meine, du bist jetzt für die meisten Leute hier unbekannt, aber für einen Schweizer, ja, der irgendwie nur in seiner kleinen Blase da lebt, bist du ja schon irgendwo, hast ja auch Jugendliche mehr oder weniger zum Alkohol verführt in deiner Sendung, weil du ja irgendwie dazu anstiftest, Party zu machen. Ja, ich habe schon alles Mögliche gemacht. Ja. Also ich glaube, also mir wäre es natürlich lieber, wenn sich niemand sich Gedanken über mich machen würde. So. Okay, aber du stehst auf der Bühne, die Leute hören deine Lieder und wenn sie die gut finden, machen sie sich natürlich zwangsweise Gedanken. Ja. Und wenn du deinen Arsch in der Öffentlichkeit zum Fenster raushängst, ja, dann gucken die Leute natürlich auch drauf. Ja, richtig. Ob sie wollen oder nicht. Richtig. Und ein paar. Das ist ein Autounfall. Was? Ja. Das ist wie ein Autounfall, richtig, ja, wenn man was richtig Hässliches sieht, ja, dann muss man einfach hingucken. Verstehst du? Nee, also es ist schwierig, das ist eine ganz schwierige Frage und es ist schwer damit umzugehen. Ich weiß einfach, dass viele ein Realness-Problem haben, wenn sie mich sehen und sagen, ey, der ist nicht Punk, weißt du so? Ja klar, weil du lebst wahrscheinlich dann in einem supergeilen Wohnung mitten in Zürich und ja, lebst irgendwie sagen, überall, ne? Und bin an den Yuppie-Partys dabei. Genau, ja. Überall hier Stößchen und so, ne? Ja, in der High Society, ne? Ja, da gehe ich ein und aus. Ja. Dann ist das immer natürlich schwierig und ich verstehe das auch. Ja. Ja, es ist halt eben, ich sage immer noch, es gibt keinen richtig oder falsch. Es gibt nur einen, den Wahnsinn, den wir alle leben. Da macht man sich seine Zwangsgedanken. Ja, ja, macht man, ja. Ja, was ist denn da? Also, Massen, da frage ich doch mal dich. Ja. Ob krank beliebt ist, oder? Wie sieht es eigentlich aus? Ist dass da Robin bei euch singt, wäre das ein Unterschied, wenn jemand anders jetzt singen würde, der jetzt nicht den Job machen würde, hauptberuflich wie er? Würde das irgendwie... Ja, also ich habe schon an Konzerten manchmal halt wirklich so in die erste Reihe, die halt irgendwie da stehen und den Mittelfinger gestreckt haben. Ja. Oder T-Shirts selber malen, wo drauf steht, krank ist kein Punk. Ja. Aufgrund seiner ehemaligen Tätigkeit. Aber schön, dass die, noch in der ersten Reihe stehen, ne? Ja, ich habe mir dann selber auf den Bauch geschrieben, krank ist kein Punk, haben das T-Shirt mein T-Shirt hochgehoben. Ja. Aber ich mache das ja immer noch. Ich sage immer noch, ich kann hinter dem stehen, was ich mache. Ja. Ich mache nichts, was schlimm ist. Also es ist nicht die Sturheit. Ich merke einfach, dass es ganz viel Rassismus gibt in der Punk-Szene, wenn man von so einer Szene reden will, die Leute verurteilt aufgrund von ihrer Arbeit von mir aus. Ja. Die Medien sind böse, ist doch viel zu einfach. Das ist kein Rassismus, scheiß Medien, das ist ja keine Rasse. Ja, das stimmt. Es ist dein Jobismus. ja. Damit, mit Rassismus hat es nichts zu tun. Ja. Aber die ganzen Jobisten da, die sollen mal... Aber eigentlich geht es mir, ich muss auch sagen, sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl und ich fühle mich sehr akzeptiert. Und das sind einzelne, wie sagt man, Ausreißer, die halt irgendein psychisches Problem haben. Aber wenn man eine klare Haltung, eine klare Meinung... Ja, psychisches Meinung, Problem heißt in den meisten Fällen halt Pubertät. Ja, aber wenn man eine klare Haltung und eine klare Meinung hat, die ich ja trotzdem auch, trotz allem habe, dann gibt es auch Leute, die da dagegen sind. Das ist auch gut. Die braucht es ja auch und die mag ich auch. Ja, ich kenne das halt. Ich erinnere mich an eine Szene, die natürlich kein Vergleich ist jetzt mit dir, aber von wegen berühmt sein und cool drauf sein und dann halt, das war einer von den Ärzten oder zwei von den Ärzten, die sind plötzlich im Jutz gestanden, weil sie irgendwie eine Band sehen wollten. Die waren da gerade auf Tour und dann war halt abends noch eine Band und die haben sie auch gekannt und wollten den Hallo sagen. Mhm. Und sind halt, Jutz Mannheim ist halt so ein alternativer, selbstverwalteter Laden, ziemlich cool. Und da kamen auf jeden Fall ein paar Leute, die erkannt haben, das sind die zwei von den Ärzten und haben die angespuckt. Ja. Weil das sind ja die Ärzte, die muss man jetzt anspucken, weil die ja berühmt sind. Ja. Aber solche Vorfälle. Aber die waren so cool, dass sie halt nach ihrem Konzert im Rosengarten dann noch ins Jutz gefahren sind, um ihren alten Kumpels noch Bescheid Hallo zu sagen, ne? Auf dem Bier. Ja. Ja, also ich finde das halt ziemlich lächerlich. Komisch, aber das gibt's. Ja. Das erlebt man immer wieder. Was steht hier im Chat? Spiel mal Fleischlego. Die Schweiz ist ein virtuelles Land. Das wäre ja voll lustig. Ja, lustig schon, ja. Ach, lauter Trolls hier, ne, in diesem Chat. Ja, du, hör mir noch einen Track von unserer neuen Platte, die wir extra mitgebracht haben. Ich muss noch mal zusagen, für alle Leute, die jetzt hier live zuhören, wir machen jetzt so lange Sendung, bis das Bier alle ist. Und wir haben ziemlich viel Bier hier. Und das geht wirklich da noch eine Weile. Also ihr könnt euch schon mal locker machen. Was wollen wir hören? Auf was hast du Lust? Auf eine Auseinandersetzung mit Gott. Ah, wo ist denn das? Die Absolution des Knüppelfräse Schmidt. Du bist eigentlich schon da. Ah ja, das ist schon da. Ja, okay, machen wir das. schlechtes Gewissen. Weißt du noch nicht woher? Vertrag die Latte wissen. Das Atmen fällt mir schwer. Es schlummert nicht, es brodelt. Ich spüre es jeden Tag. Alles ist gelogen, was er von der Kanzel sagt. Da ist Reden in der Rinne, doch es fließt nicht ab. Und ich schlucke diese Pille, die ihr mir verschrieben habt. Wieso soll ich alles glauben, was in der Bibel steht? Ein Leben voller Reue, nein, das ist nicht mein Weg. Du nagelst dich ans Kreuz, bist du noch nicht? Wir leben nur in dir und jetzt kein Sonne und kein Licht. Du nagelst dich ans Kreuz, du ist deine Pflicht. Wir feiern weiter bis zuletzt, ein Lesert gibt es nicht. Den Verstand, wir brauchen keinen Gott, keinen Staat, kein Vaterland. Mein Wille geschehe, da sind Herz, Kopf, Bauch. Ich steh dir auf die Füße und du stehst mir auf den Schlauch. Du nagelst dich ans Kreuz, bist du noch nicht? Wir leben nur in dir und jetzt kein Tunnel und kein Licht. Adam und Eva, Maria und Josef, Halleluja! Der Glaube, er versetzt Berge. Doch diese Geschichte, nein, ich glaub sie nicht. Jesus Christus, mein Erlöser aus der Hölle! Jesus Christus, das ist deine, von dir erbaute Hölle! Blut an deinen Händen! Ich warte nicht mehr länger auf den Erlöser, ich bin es selbst, ich bin Schöpfer, wir glauben an uns selbst! Du nagelst dich ans Kreuz, bist du noch nicht? Wir leben nur ein Leben, und jetzt ein Tunnel, und dein Licht! Du nagelst dich ans Kreuz, so ist deine Pflicht! Wir feiern weiter bis zuletzt, ein Blitz, als gibt es nicht! Klassischer Schluss. Ja, zum, ja, nochmal einen draufgelegt hier. Ja, hier ist immer noch krank, hier beim Pogo Radio, im Bermuda Funk oder jetzt hier live bei Punkrockers Radio, die Sondersendung, nämlich Samstagabend. Hey, das war spannend. Der war gut. Ja, gut. Ich habe mich gerade eben so gedacht, was ist hier los? Habe ich jetzt irgendwas im Rücken hängen oder so? Jetzt mal hier. Ja. Ich habe auch Vibrato in der Stimme. Ja. Sehr schön. Ja, ich freue mich schon wieder auf die nächsten Konzerte auf jeden Fall. Das ist immer wieder ein. Mary, schreib. Nee, ich rufe dich an. Ja, genau. Stimmt, ja. Oder halt per Mail. Oder, ja, gut. So, wie machen wir weiter? Ich frag was. Ja, frag du mal was. Wie ist denn das mit Konzerten? Spielt ihr viele Konzerte? Ihr habt ja bestimmt noch, also ihr lebt ja von irgendwas, nicht von der Musik, nehme ich an. Nein. Ist das schwierig zu vereinbaren da, dann irgendwie, spielt ihr viel in der Schweiz, gibt es überhaupt viele Läden? Ich bin bei der, was ich Punkrock sehe in der Schweiz, ich kenne mich nur in Zürich so ein bisschen aus, aber sonst ist viel los in der Schweiz. Es geht, also es gibt schon Clubs in jeder Stadt, ein, zwei Stück plus minus, aber es ist sehr schwer da reinzukommen, weil es etwa auf einen Club, weil da irgendwie 20 Bands sich bewerben drauf. Das deutsche Randgebiet da bei euch irgendwie ist ja relativ gut besetzt mit Clubs, also Richtung Bodensee Konstanz, drumherum und sowas. Landau. Dann eben, was weiß ich, Lindau, das Sternen Lindau. In Augen oder sowas, das ist irgendwie 20 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Kennt ihr das? Habt ihr da schon mal gespielt? Wie bitte? Das Sternen in Augen zum Beispiel. Sagt mir nichts. Da war ich vor kurzem mit Knochenfabrik und Supernichts und Casanova Schwule Seite. Großartiger Laden. Ich dachte nur, ob ihr das zufällig... Wo ist das? Augen, das ist irgendwie 20 Kilometer von von Basel entfernt. Okay. Aber spielt ihr dann auch relativ viel in Deutschland da, im Zonenrandgebiet? Eher weniger Zonenrandgebiet, wenn Deutschland. Bis jetzt war es eigentlich eher mit LRK. Und die haben uns dann immer so Aschaffenburg, Erlenbach, Wertheim dort hochgezogen. Und sehr beliebt auch eben der Kessel, der besagte Kessel, Jutz in Kessel Offenburg. In Offenburg. Ja. Weil die Geschichte vorher passiert ist. Wir müssen aber auch sagen, wir haben uns auch nicht groß drum gekümmert. Also wir haben nie jemanden zu Hilfe geholt. Also wir haben schon mal, jemand zu Hilfe geholt eigentlich nicht. Meistens sind wir selber. Ah, jetzt mal Pimmel auf. Die Schwebelkonzerte spielt ihr denn im Jahr? Da können wir auf der Homepage kann man es nachgucken, aber jedes einzelne Konzert dokumentiert. Ja. Weißt du das auswendig, ja? Also zwischen 3 bis 30 Konzerte. Im Jahr. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Also. Ja. So jetzt haben wir sehr lange nichts gemacht, weil wir natürlich mit dem Album beschäftigt waren. Wir haben kaum Konzerte gespielt letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir 3 Konzerte gespielt. Ja, aber das Album wird wahrscheinlich durch die Decke schießen, oder? Weil die Lieder sind ja richtig gut aufgenommen. Warte, da sind richtigen es klingt auch alles. Richtig gut. Also wir geben uns Mühe in der Probe. Wir sind fleißig am Proben, damit es nicht klingt wie eine Soße, sondern richtig tight. Ja. Und es klingt eigentlich so gut wie nie zuvor. Bin ich der Meinung. Das ist ja, ich kannte euch bis gerade ja gar nicht. Bei Krank dachte ich tatsächlich, ehrlich gesagt, diese Band aus Hamburg, die habe ich, glaube ich, tatsächlich sogar schon mal gesehen. Ich finde es ja ganz geil, was ihr macht. Aber eben, wie groß seid ihr so in der Schweiz? Was setzt ihr so ab von so einer Platte? Also, keine Ahnung, 500, 1000, 2000? Nein. Das ist alles DIY, also wir machen alles selber. Wir haben auch kein richtiges Label. Wir haben Massen. Wer macht das? Du kannst jetzt sagen, wie du das machst. Ja. Also ich Snail Records. Snail Records und ich bringe da auch andere Bands raus, nicht nur Krank. Und es ist halt, finanzielle Mittel sind meine privaten, das ist meine finanzielle Mittel und die sind halt sehr beschränkt. Und ich kann jetzt da nicht irgendwie 5000 Euro oder keine Ahnung was zahlen für eine Promo-Agentur oder für eine Booking-Agentur, die uns da irgendwie rausschießt. Ich muss das alles Die braucht es ja auch gar nicht zwangsweise, sondern wirklich, kennt man euch in der Schweiz? Man kennt uns, ja. Also wenn man Punk interessiert ist. Wenn man Punk interessiert ist, dann kennt man Krank. Gut, was ist eigentlich so die bekannteste Schweizer Punkband? Im Moment. So. Schwer zu sagen. Ja. Snitch, was der Pogo Bodo eigentlich schon kannte, die war sehr bekannt. Ich glaube, die gibt es eben nicht mehr. Über You. Ja, würde ich auch sagen. Ziemlich über You. Momentan ziemlich am Start. Ja. Vale Tudo vielleicht noch, die sind aber mehr so Hardcore. Hardcore, ja. Oder halt Rockabilly Peacocks. Oh ja. Die Peacocks, ja, die sind bekannt. Die kommen aus meiner Stadt, aus Winterthur. Ja. Die sind super lieb, nett. Ja. Im Gegensatz zu uns. Ja, wir saufen hier das Bier weg. Der sitzt hier in Jogginghose. Also ein zerflottertes T-Shirt. Der guckt da alles kein aus. Kein Benimm, echt. Da ist ja plötzlich mal in einem hochentwickelten Land und muss ich den Schluri raushängen. Ja, der kommt noch. Ja, und Schuhe hat er auch keine an, weil er nämlich vorhin Hundescheiße getappt ist. So sieht es nämlich aus. Mein erstes Hallo zu Köln, ich war da. Und die Hundescheiße wolltest du nicht mit Schuhen verdecken, oder was? Das war ein entspannter Tritt, sagen wir so. Ja. Schön weggerutscht. Ja, guter Einstieg. Song. Ja, wir spielen noch ein Lied. Dann haben wir die erste Stunde schon vorbei und für die Bermuda-Funk-Zuhörer heißt es, ihr müsst euch gedulden bis zum nächsten Mittwoch. Dann heißt es wieder Pogo Radio und Bermuda Funk. Ich bedanke mich jetzt hier bei den Leuten, die das diesen Mittwoch hören. Was für ein Datum ist denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Mittwochabend, sind es 23, 24 Uhr. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und für die Leute, die jetzt noch zuhören bei punkrockersradio.de, seid gespannt, es geht gleich weiter. Wir lassen noch ein paar Lieder laufen, weil ich muss hier noch technisch noch irgendwie was umbauen und so. Und dann sind wir wieder am Start und dann kriegt er noch ein paar Pimmelgeschichten erzählt von der Band Krank, die jetzt hier ist. Was ist los? Was wird da geflüstert? Überlegt sich, welches Lied das nächste Song. Achso, nächste Song. Ja, was? Der Tritt in die Hundescheiße wäre eigentlich breite Füße sehr ansprechend. Ach, stimmt, ja. Mal gucken, ob das jetzt klappt hier. Ja. Tschüss. Also, mach's gut. Und bis gleich, ja. Ich schaue Ihnen in die Fresse. Mehr sind Sie nicht wert. Nein. Ich baue mir einen Molotow. Schmeiß ihn dir in die Bude ein mit diesem Pflaster. Sozialisierungsprogramm, Politik schon mit Liedermann.